2. Korinther, Kapitel 2. Ich dachte aber solches bei mir, dass ich nicht abermal in Traurigkeit zu euch käme. Denn so ich euch traurig mache, wer ist's, der mich fröhlich mache, ohne der da von mir betrübet wird? Und dasselbige habe ich euch geschrieben, dass ich nicht, wenn ich käme, traurig sein müsste, über welche ich mich billig sollte freuen. Sintemal ich mich des zu euch allen versehe, dass meine Freude euer aller Freude sei. Denn ich schrieb euch in großer Trübsal und Angst des Herzens mit viel Tränen, nicht, dass ihr solltet betrübet werden, sondern auf dass ihr die Liebe erkennetet, welche ich habe sonderlich zu euch. So aber jemand eine Betrübnis hat angerichtet, der hat nicht mich betrübet, ohne zum Teil, auf dass ich nicht euch alle beschwere. Es ist aber genug, dass derselbige von vielen also gestraft ist, dass ihr nun hinfort ihm desto mehr vergebet und tröstet, auf dass er nicht in allzu große Traurigkeit versinke. Darum ermahne ich euch, dass ihr die Liebe an ihm beweiset. Denn darum habe ich euch auch geschrieben, dass ich erkennete, ob ihr rechtschaffen seid, gehorsam zu sein in allen Stücken. Welchem aber ihr etwas vergebet, dem vergebe ich auch. Denn auch ich, so ich etwas vergebe jemandem, das vergebe ich um euretwillen an Christi statt. Auf dass wir nicht übervorteilt werden vom Satan, denn uns ist nicht unbewusst, was er im Sinn hat. Da ich aber gen Troas kam, zu predigen das Evangelium Christi, und mir eine Tür aufgetan war in dem Herrn, hatte ich keine Ruhe in meinem Geist, da ich Titus, meinen Bruder, nicht fand, sondern ich machte meinen Abschied mit ihnen und fuhr aus nach Mazedonien. Aber Gott sei gedankt, der uns allezeit Sieg gibt in Christo und offenbaret den Geruch seiner Erkenntnis durch uns an allen Orten. Denn wir sind Gott ein guter Geruch Christi, beide, unter denen, die selig werden und unter denen, die verloren werden. Diesen ein Geruch des Todes zum Tode, jenen aber ein Geruch des Lebens zum Leben. Und wer ist hiezu tüchtig? Denn wir sind nicht wie etliche viele, die das Wort Gottes verfälschen, sondern als aus Lauterkeit und als aus Gott. Vor Gott reden wir in Christo.